Randy Crawford aus 1993 mit Keep Me Loving You im Kompressor. Wen nennen Sie eigentlich einen Freund? Ich halte es daher übersichtlich und erst recht bei denen, mit denen ich bei Facebook verbandelt bin, aber sonst kaum Kontakt habe. Das sind für mich keine Freunde, muss ich sagen. Die Jugend sieht das naturgemäß völlig anders. 57% aller 13- bis 17-Jährigen halten Online-Freundschaften für echte Freundschaften, sagt eine US-Studie. Und unsere Frage des Tages ist deshalb heute: Welchen Wert haben Online-Freundschaften? Und sie geht an den Philosophen Daniel Tyradellis. Er ist Kurator der Ausstellung Freundschaft, die noch bis zum 1. November im Dresdner Hygienemuseum zu sehen ist. Herr Tyradellis, willkommen im Kompressor. Hallo, guten Tag. Ja, welchen Wert haben denn Online-Freundschaften aus Ihrer Sicht? Naja, wie immer kann man sowas pauschal schlecht sagen, aber ich würde auf keinen Fall behaupten, es seien keine echten Freundschaften, auch wenn ich persönlich wahrscheinlich zu alt bin, um mit dieser anderen Form der Kommunikation so eng verbandelt zu sein. Da gehen Sie jetzt aber hartmütig ins Gericht. Also, ja, wobei, ja gut, mag sein, aber jedenfalls habe ich da wahrscheinlich was verpasst. Mhm. Aber Ihre Frage ist natürlich berechtigt, weil man gerade die älteren Semester unter Freundschaft ja vornehmlich so die persönliche Begegnung assoziieren, was historisch gesehen aber eigentlich auch Quatsch ist. Also seit Erfindung des Briefverkehrs, also im 18. Jahrhundert, gibt es eine lange, lange Tradition von engsten Freundschaften, die auf Briefen basierten, und man hat auch da sich womöglich niemals im Leben getroffen, und trotzdem gehörten diese Menschen unter Umständen zu den kostbarsten Freunden, die man je im Leben hatte. Wie ernst nehmen Sie es denn, wenn jemand sagt, die Online-Verbandelung, die ich mit jemandem habe, das ist für mich echte Freundschaft? Ich sollte das auf jeden Fall ernst nehmen. Ja, aber tun Sie es auch? In aller Ambivalenz, ja, weil der Satz alleine reicht mir natürlich nicht, ne? Also, weil ich müsste dann schon wissen, was man darunter versteht, weil in dieses Wort echt kann man ja viel reinquetschen, ne? Solange eine Online-Freundschaft vor allem davon lebt, dass sie so unverbindlich ist, weil man eben über die räumliche Distanz und dass man sich nie gesehen hat, auch jederzeit wieder sagen kann, ach reicht mal, ich bin dann weg, dann wäre ich skeptisch, das echt zu nennen. Aber wenn man halt sagt, naja, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander und ich weiß, wann immer ich meinen Rechner hochfahre und den anpinge, er sich freut oder sie und da ist, dann finde ich, was spricht dagegen, das echte Freundschaft zu nennen? Naja, dass jemand nicht präsent ist vielleicht, aber dieses Wort echt finde ich gut, lassen Sie uns dabei bleiben. Was ist für Sie echte Freundschaft? Naja, ich habe jetzt, glaube ich, 2 Jahre lang mich damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was denn echt heißen kann. Und echt heißt leider Gottes sozusagen für jede Freundschaft ein bisschen was anderes, ne? Und das ist gerade die Würde und das Schöne der Freundschaft, dass da 2 oder 3 oder 4 Menschen untereinander selbst definieren, was sie für echt halten. Das heißt, für verbindlich, für wahr, für wichtig, für richtig, und dass man in diesen Ansichten auch stabil ist und man insofern einen Gesprächs- und auch Gefühlspartner hat, von dem man weiß, der hat bestimmte Grundkategorien, wie man die Welt sieht, die teile ich. Und das ist mir ein wichtiger Beistand in meinem Leben. Und das bedeutet dann für diese Menschen, das ist echt. Also echte Freundschaft, als wo 2 zusammenkommen, die sich einig sind. Wie viele Freunde haben Sie denn? Ja, das lässt sich jetzt sehr locker abzählen. Also ich würde sagen, echte Freunde, da bleibe ich wohl bei 3 hängen. Scheint mir sehr realistisch zu sein. Ja, also ich habe länger mit beschäftigt, und man sagt normalerweise schnell dahin, oh, ich habe wahnsinnig viele Freunde. Wenn man genauer fragt, haben sehr viele eben meistens so etwas zwischen 3 bis 5 ganz engen Freunden, manchmal auch nur 1 oder 2. Und so, wenn man den Begriff etwas weiter fasst, kommt man dann auf die sogenannte Fünferregel, also 5 enge, 15 gute und 50 im weiteren Sinne Freunde. Gleich genügend Leute, die im Spiel sind. Daniel Tyradellis über Freunde. Viele US-Teenager bezeichnen schon Online-Bekanntschaften. So sagt eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Pew. Danke, Herr Tyradellis. Vielen Dank. Tschüss.